Abschnitt 6 aus Nicholas Nickleby Band 5 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 43. Kapitel bringt als eine Art Zeremonienmeister verschiedene Leute zusammen. Der Sturm war schon längst der tiefsten Stille gewichen und der Abend ziemlich weit vorgerückt, denn es war die Zeit nach dem Nachtessen und der Verdauungsprozess hatte einen so günstigen Fortgang, als er ihn unter dem Einflusse vollkommener Ruhe, heiterer Unterhaltung und mäßigen Grockgenusses nach der Meinung der meisten mit der Anatomie und den Funktionen des menschlichen Körpers vertrauten weisen Männer nur haben konnte, als die drei oder wie man vielleicht in Erwägung des engen Verbandes christlicher Eheleute und Mr. und Mrs. Brownie demnach nur für eine Person zählen sagen durfte, die beiden Freunde durch einen lauten, von unten herauf dringenden Lärm aufgeschreckt wurden. Sie unterschieden sehr bald so zornige, blutgierige Reden und Drohungen, dass dieselben nicht wilder und schrecklicher hätten sein können, wenn ein wirklicher Mohrenkopf auf den Schultern eines lebendigen, wütigen und unversöhnlichen Mohren im Hause gewesen wäre. Sonderbar war es, dass das ganze Getobe fast nur von einer einzigen Person auszugehen schien, die jedoch mit einer so kräftigen Lunge gesegnet war, dass die Stimmen von Zwölfen kaum so viel Aufruhr und Schrecken hätten verursachen können. Nicholas eilte nach der Tür und John schritt hinter ihm her, als Mrs. Brownie erblassend auf ihrem Stuhle zurücklehnte und ihn mit matter Stimme zu bedenken bat, dass es, wenn er sich in Gefahr begäbe, ihre Absicht wäre, augenblicklich Krämpfe zu bekommen und dass die Folgen davon ernster werden könnten, als er wohl meinte. John wurde ziemlich verdutzt, obwohl seine Mienen in ein verstecktes Greinen hineinspielten, da es ihm indes jedenfalls unmöglich war, sich fern von dem Getümmel zu halten, so schlug er den Mittelweg ein, seine Frau beim Arme zu nehmen und in ihrer unfreiwilligen Begleitung Nicholas nachzueilen. Der Schauplatz der Störung war auf der Hausflur, wo sich die Gastzimmergäste und Aufwärter nebst einigen Kutschern und Hausknechten in Eile um einen jungen Mann versammelt hatten, der nach seinem Aussehen ein paar Jahre älter als Nicholas sein mochte und, wie es schien, in seiner Entrüstung noch weiter gegangen war als bis zu den bloßen zornigen Reden und Drohungen, die er vernehmen lassen. Denn er hatte nur Strümpfe an den Füßen, während man ein paar Pantoffeln nicht weit von dem Kopfe eines in einer Ecke gegenüber daliegenden erblickte, von welchem man notwendig annehmen musste, dass er seinen dermaligen Zufluchtsort infolge eines Fußtritts gewonnen und sodann dadurch bekomplimentiert war, dass ihm der sehr laute junge Mann die Pantoffeln nach und an den Kopf geworfen hatte. Die Gäste, Aufwärter, Kutscher und Hausknechte, eines Schenkmädchens nicht zu erwähnen, das aus einem geöffneten Schiebfenster zuschaute, schienen nach ihren Gebärden, Winken und halblauten Äußerungen zu urteilen, sehr geneigt zu sein, Partei wieder den jungen Herrn in den Strümpfen zu ergreifen. Nicholas gewahrte es, und da der junge Herr fast von seinem Alter war und keineswegs wie ein Zänker oder Raufbold von Profession aussah, so empfand er seinerseits eine umso stärkere Neigung, sich auf die schwächere Seite zu schlagen, drängte sich mitten in den Haufen und fragte, vielleicht in einem nachdrücklicheren und gebieterischeren Tone, als ihm die Umstände rechtfertigen mochten, was der Lärmen bedeute. »Aufgepasst«, rief ein Stallknecht, »da ist ein großer Inkognito in Verkleidung. Platz gemacht für den ältesten Sohn des Kaisers von Russland, Gentlemen«, rief ein zweiter Würdenträger im Haus-, Hof- und Stalldepartement. Nicolas beachtete diese witzigen Ausfälle, welche äußerst günstig aufgenommen wurden, wie es bei Spottreden auf Kosten der bestgekleideten Personen in einem Haufen der Fall zu sein pflegt, ganz und gar nicht, blickte gleichmütig umher, wendete sich zu dem jungen Herrn, der unterdessen seine Pantoffeln wieder aufgehoben und angezogen hatte, und wiederholte seine Frage in höflichem Tone. »Es ist gar nichts«, lautete die Antwort. Unter den Umstehenden erhob sich ein Gemurmel, und einige der Dreistesten riefen, »Oh, so, fürwahr, also nichts, was? Das nennt er also nichts. Viel Glück für ihn, wenn er nichts drin gefunden hat.« Sodann fingen einige an, Nikolaus und den jungen Herrn zu drängen und zu stoßen, stolperten zufällig gegen sie, traten sie auf die Zehen und so fort. Da dies indes ein Gesellschaftsspiel und nicht notwendig auf 3 oder 4 Spieler beschränkt war, so stand die Teilnahme auch John Browdie frei, der sich zum großen Schrecken seiner Frau in den dichtesten Haufen warf und einen solchen Eifer betätigte, dass die Dinger alsbald ein ganz anderes Aussehen bekamen und mancher sonst kräftige Gesell in eine ehrerbietige Entfernung hinkte, um mit Tränen in den Augen den schweren Tritt und die breiten Füße des bäuerischen Yorkshirers zu verwünschen. »Wenn er es nur noch mal tut«, sagte der in die Ecke Geworfene, indem er aufstand, doch offenbar mehr aus Furcht, unversehens von John Browdie getreten zu werden, als um sich seinen Widersacher von Neuem entgegenzustellen, »wenn er es nur noch mal tut, so soll er schon sehen. Und wenn Sie noch einmal wiederholen, was Sie vorhin sagten«, entgegnete der junge Herr, »so fliegen Sie mit Ihrem Tölpelkopf zwischen die Weingläser hinter Ihnen.« Hier beschwor ein Aufwärter, der sich, solange es nur zerbrochenen Köpfen galt, im Übermaße des Behagens, das er an diesem Auftritte empfand, die Hände gerieben hatte, die Zuschauenden höchst eindringlich die Polizei zu holen, und erklärte, dass man, wenn es nicht geschehe, ohne Zweifel noch Mord und Totschlag erleben würde und dass er für sämtliche Glas- und Porzellansachen im Hause verantwortlich wäre. »Sie können die Polizei gänzlich aus dem Spiele lassen«, sagte der junge Herr. »Ich werde diese Nacht hierbleiben und morgen früh zu finden sein, wenn es etwas zu verantworten gibt.« »Was hat er Ihnen denn zuleide getan? Warum taten Sie ihm das?«, fragten mehrere. Der unpopuläre Herr blickte kaltblütig umher und wendete sich zu Nikolas. »Sie fragten, was es hier gäbe«, sagte er. »Die Sache ist einfach die. Der Mensch da trank mit jemand im Gastzimmer, als ich mich auf ein halbes Stündchen vor Schlafengehen hineinverfügte. Denn ich kam soeben von der Reise und wollte lieber hier bleiben, als mich noch so spät nach Hause begeben, da ich erst morgen erwartet werde. Als ich Platz genommen hatte, hörte ich den Menschen in sehr unerbietigen und unverschämt vertraulichen Ausdrücken von einer jungen Dame reden, die ich die Ehre habe zu kennen. Da er so laut sprach, dass auch andere Anwesende ihn hören mussten, so bemerkte ich ihm auf die höflichste Weise, dass seine Vermutungen irrtümlich und beleidigend wären, und bat ihn, sich solcher Reden zu enthalten. Er tat es eine kurze Zeit, erlaubte sich aber im Hinausgehen von Neuem noch beleidigendere Äußerungen, und ich konnte daher nicht umhin, ihm nachzufolgen und seinen Rückzug durch einen Fußtritt zu erleichtern, der ihn in die Lage versetzte, in welcher Sie ihn eben noch gesehen haben. Ich bin selbst der beste Richter über meine eigenen Angelegenheiten«, fügte der junge Mann, dessen Hitze sich noch keineswegs gänzlich gelegt hatte, hinzu, »und wenn hier jemand glaubt, den Streit zum Seinigen machen zu müssen, so habe ich nicht das Mindeste dagegen, werde ihm aber schon zeigen, wer ich bin.« Nichts in der Welt hätte Nikolas bei seiner dermaligen Stimmung löblicher erscheinen können als die Bestimmungsgründe und das Benehmen des Unbekannten, denn er sagte sich, dass er im gleichen Falle noch jeden Augenblick ebenso handeln würde. Er nahm sich daher des jungen Herrn mit großer Wärme an, erklärte laut, derselbe hätte vollkommen recht getan, und er achtete ihn deshalb hoch, welche Erklärung John Browdy, wenn auch ohne gleichwichtige Gründe zu haben, augenblicklich mit nicht geringerer Nachdrücklichkeit wiederholte. Schon gut, sagte der Überwundene, während er sich von einem Aufwärter abstäuben ließ. Er mag sich aber ja in Acht nehmen. Er wirft mich nicht für nichts und wieder nichts auf die Erde, das kann ich ihm sagen. Das wäre mir denn doch eine Welt, wenn einer kein hübsches Mädchen hübsch finden könnte, ohne dafür halb totgeschlagen zu werden. Diese Betrachtung schien großes Gewicht bei der jungen Dame im Schenkstübchen zu haben, denn sie bemerkte, indem sie beim Reden in einen Spiegel schaute und ihre Haube zurechtrückte, dass es in der Tat eine Welt sein würde, wenn es sich so verhielte. Denn wenn die Leute für so unschuldige und natürliche Dinge bestraft werden sollten, so würden mehr Leute zu prügeln sein, als es Leute, sie zu prügeln gäbe, und sie, die junge Dame, möchte doch für wahr wissen, was das von dem Herrn zu bedeuten hätte. »Mein liebes Kind«, sagte der junge Herr leise und dem Schiebfenster sich nähernd. »Papalapapse«, unterbrach ihn die junge Dame schnippisch und blickte zur Seite, lächelte jedoch dabei, wofür ihr Mrs. Browdy, die noch auf der Treppe stand, verächtliche Blicke zuwarf. Auch ihrem Manne zurief, er möchte hinaufkommen. »So hören Sie doch nur«, sagte der junge Herr, »wenn es ein Verbrechen wäre, ein hübsches Gesicht hübsch zu finden, so würde ich der verlorenste aller Menschen sein, denn ich kann keinem einzigen widerstehen. Jedes hübsche Gesicht bringt die erstaunlichste Wirkung bei mir hervor und besänftigt und erweicht mich, so erzürnt und hartnäckig ich auch eben sein mag. Sie sehen, welche Wirkung das Ihrige bei mir schon gehabt hat.« »Oh, das ist sehr hübsch«, entgegnete die junge Dame, den Kopf emporwerfend, »aber ich weiß, dass es sehr hübsch ist«, fiel der junge Herr ein und blickte dem Schenkmädchen bewundernd in das Gesicht. »Habe es eben in diesem Augenblicke selbst gesagt. Aber von der Schönheit muss stets mit Achtung gesprochen werden, in geziemenden Ausdrücken und so, dass man ihres Wertes und ihrer Trefflichkeit eingedenk ist, wogegen der Mensch dort nicht mehr begriffe.« Die junge Dame unterbrach ihn hier, indem sie den Kopf aus dem Fenster steckte und den Aufwärtern mit sehr durchdringender Miene zurief, ob der junge Mann, der auf der Erde gelegen hätte, die ganze Nacht auf der Hausflur stehen bleiben wollte und ob sie zuzugeben gedächten, dass der Ein- und Ausgang allen anderen Leuten versperrt würde. Die Aufwärter verstanden den Wink, machten den Hausknechten geeignete Mitteilungen, waren nicht träge, auch ihrerseits den Ton zu ändern, und das Ergebnis bestand darin, dass ihr Schützling nicht eben sanft aus dem Hause bugsiert wurde. »Ich bin überzeugt, den Menschen schon irgendwo gesehen zu haben«, bemerkte Nikolas. »Was Sie sagen«, rief der Unbekannte aus. »Ich bin meiner Sache ganz gewiss«, fuhr Nikolas nachsinnend fort. »Wo kann es gewesen sein? Halt, ja, wahrhaftig, in einem Kommissionsbüro im Westende. Das Gesicht kam ihr sogleich bekannt vor.« Er hatte recht, es war Tom gewesen, der hässliche Buchhalter. »Sehr sonderbar«, sagte Nikolas, »das Kommissionsbüro schien von Zeit zu Zeit und gerade wenn er es am wenigsten erwartete, vor ihm aufzutauchen und ihm in das Gesicht zu starren. Ich bin Ihnen für Ihren rechtzeitigen Beistand außerordentlich verbunden«, sagte der junge Mann lachend und Nikolas seine Karte reichend. »Sie erzeigen mir vielleicht die Gunst, mich wissen zu lassen, wo ich Ihnen meinen Dank sagen kann.« Nikolas erwiderte ein paar höfliche Worte, blickte auf die Karte und rief höchst überrascht aus, Mr. Frank Wohlgemut? Wären Sie wirklich der morgen erwartete Neffe der Gebrüder Wohlgemut? Ich pflege mich in der Regel nicht, den Neffen der Firma zu nennen, entgegnete Mr. Frank lächelnd, sage aber mit Stolz, dass ich allerdings der Neffe der beiden trefflichen Männer bin, die ihren Namen zu derselben herleihen. Und Sie sind, wie ich sehe, Mr. Nicholas, von dem ich so viel gehört habe. Unser Zusammentreffen ist ein höchst wunderbares, allein ich versichere Sie, mir nicht minder erfreulich. Nicholas erwiderte ebenso verbindlich und stellte darauf Mrs. und Mr. Browdie vor, der ganz in Bewunderung verloren dagestanden hatte, seit der junge Herr die junge Dame im Schenkstübchen so gewandt nach seiner Seite herübergezogen. Alle vier gingen miteinander hinauf und verplauderten eine halbe Stunde äußerst munter und angenehm, nachdem Mrs. Browdie die Unterhaltung mit der Bemerkung eröffnet hatte, dass das junge Frauenzimmer unten von allen Zieraffen, die sie jemals gesehen, der eitelste und hässlichste wäre. Mr. Frank Wohlgemut war freilich, nach seinem Benehmen auf der Hausflur zu schließen, ein hitzköpfiger junger Mann, kein absolutes Wunder und Phänomen in der Natur, aber auch ein höchst aufgeweckter, gutlauniger, einnehmender Mensch, und in seinem Gesicht und Wesen lag etwas, wodurch Nicholas stark an die gutherzigen Brüder erinnert wurde. Er war ebenso natürlich und hatte dieselbe Biederkeit, welche in der Regel alle diejenigen sogleich einnimmt, die selbst etwas Edles in sich tragen. Er hatte außerdem ein angenehmes Äußeres, große Lebhaftigkeit, war verständig, fand sich nach wenigen Minuten in alle Wunderlichkeiten John Browdies so leicht hinein, als wenn er ihn von Kindheit an gekannt hätte. Und so war es denn nicht eben sehr zu verwundern, dass er den günstigsten Eindruck nicht bloß bei dem wackeren Yorkshirer und dessen Frau, sondern auch bei Nicholas zurückließ, der auf seinem Heimwege nach Hause den Vorgängen des Abends nachsann und zu dem Schlusse gelangte, dass er den Grund zu einer höchst erwünschten Bekanntschaft gelegt habe. »Es ist doch aber höchst merkwürdig mit dem Kommissionsbüroschreiber«, dachte Nicholas. »Sollte der Neffe das schöne Mädchen kennen? Als mir Tim Linkinwater vor ein paar Tagen von ihm sagte, dass er nach seiner Rückkehr in das Geschäft mit eintreten würde, bemerkte er zugleich, der Frank hätte demselben seit 4 Jahren in Deutschland vorgestanden und wäre in den letzten 6 Monaten dazu verwendet worden, im nördlichen England eine Agentur einzurichten. Das macht 4 und ein halbes Jahr. Sie kann nicht älter als 17 sein. Höchstens war also noch ein Kind, als er fortging. Ich möchte sagen, dass er sie gar nicht kennt, sie nie gesehen hat. Ich kann also von ihm nichts in Erfahrung bringen. Jedenfalls ist keine Gefahr, dass er ihre Neigung schon besitzt. Dieses leidet durchaus keinen Zweifel. Und das war Nicholas die Hauptsache. Ist Selbstsucht ein notwendiger Bestandteil in der Zusammensetzung der Liebe genannten Leidenschaft? Und geschieht es mit Recht, wenn ihr die Poeten in Ausübung ihres unzweifelhaften Berufs so viel Schönes nachsagen? Gewiss, man hat verbürgte Beispiele von Herren, welche Damen und von Damen, die auf das Allergroß- und Edelmütigste um verdienstvoller Nebenbuhler willen Herren aufgegeben haben. Allein ist es auch eben so gewiss, dass die Mehrheit solcher Damen und Herren nicht aus der Notwendigkeit eine Tugend machten und edelmütig aufgaben, was sie nicht erlangen konnten, wie ein gemeiner Soldat leicht geloben könnte, niemals den Hosenbandorden anzunehmen oder wie ein armer Landpfarrer von großer Frömmigkeit und Gelehrsamkeit, aber ohne Familie, eine sehr starke Kinderfamilie ausgenommen, ebenso leicht einem Bischofssitze entsagen möchte. Nicholas Nickleby, dem es nicht in den Sinn gekommen sein würde, zu berechnen, was er noch an irdischem Gut zu erwarten haben oder wie hoch er in der Gunst der Gebrüder Wohlgemut steigen würde oder könnte, da ihr Neffe zurückgekehrt war. Nicholas Nickleby versenkte sich in tiefe Berechnungen der Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, dass er besagten Neffen zum Nebenbuhler bei der schönen Unbekannten haben würde. Er wog die Sache so ernstlich, als ob sie, von diesem einzigen Falle abgesehen, schon vollkommen abgemacht wäre, kam immer und immer wieder darauf zurück und war ganz entrüstet und fühlte sich empfindlich gekränkt, so oft er daran dachte, dass ein anderer sich um eine Dame bewürbe, mit der er in seinem ganzen Leben kein Wort gewechselt hatte. Es ist wahr, er schlug die Vorzüge seines neuen Bekannten eher zu hoch als zu niedrig an, nahm es aber desungeachtet als eine Art persönlicher Beleidigung auf, dass derselbe überhaupt Vorzüge hätte, nämlich in den Augen der viel erwähnten jungen Dame. Denn sonst hätte Frank so viele Vorzüge haben mögen, als er gewollt. Aus dem allen blickte unzweifelhaft Selbstsucht hervor, und doch war Nicholas eine der reinsten und edelsten Naturen und hatte so wenig Niedriges oder Engherziges in sich, als es vielleicht je bei einem Menschen der Fall war. Auch ist kein Grund vorhanden anzunehmen, dass er, seitdem er liebte, anders gefühlt und gedacht hätte als andere in demselben erhabenen Zustande. Es fiel ihm indes nicht ein, die Beschaffenheit seiner Gedanken und Gefühle zu untersuchen, sondern er trug sie mit sich nach Hause, wie sie eben waren, und sie gingen in seine Träume über. Denn nachdem er so viel auf das Reine gebracht hatte, dass Frank Wohlgemut vom Dasein der geheimnisvollen jungen Dame ganz und gar nichts wissen könne, geriet er auf den Gedanken, dass er selbst sie vielleicht nie wieder zu sehen bekäme, und knüpfte unendlich scharfsinnig eine Reihe qualvoller Vorstellungen daran, die seinen Zwecken sogar noch besser genügten als das Bild Frank Wohlgemuts wie eines Nebenbuhlers gedacht und ihn wachend und schlafend verfolgten und peinigten. Trotz allem, was vom Gegenteile gesagt und gesungen worden, kennt man durchaus keinen gehörig beglaubigten Fall, dass der Morgen bloß um der schwarzgalligen Gefühle eines jungen Menschen gegen einen vermeinten Nebenbuhler willen seine Ankunft eine Stunde oder so etwas verzögert oder beeilt hätte, da die Sonne bei Ausübung ihrer amtlichen Pflichten allen Jahresberichten gemäß ohne Ausnahme nach den Kalendern aufgegangen ist, ohne sich dabei jemals durch Privatrücksichten irren zu lassen. Der Morgen kam so nach wie gewöhnlich, mit ihm kamen die Geschäftsstunden, mit ihnen Mr. Frank Wohlgemut, und mit ihm wieder die freundlichsten Begrüßungen der wackeren Brüder und eine feierlichere und kontoristenmäßigere, doch kaum minder herzliche Aufnahme von Seiten Timothy Linkinwaters. »Mr. Franks und Mr. Nicholas zusammentreffen im Mooren«, sagte Tim Linkinwater, langsam von seinem Stuhle heruntersteigend, sich mit dem Rücken an den Schreibtisch stellend und im Comptoir umherblickend, wie er zu tun pflegte, wenn er etwas Besonderes zu sagen hatte. »Mr. Franks und Mr. Nicholas zusammentreffen im Mooren war außerordentlich merkwürdig. Ich muss wirklich glauben«, fügte er die Brille abnehmend und mit edlem Stolze lächelnd hinzu, »dass es in der ganzen Welt keine Stadt gibt, die die Leute so wunderbar zusammenführt als London.« »Ich will es dahingestellt sein lassen«, sagte Mr. Frank, »allein, Sie wollen es dahingestellt sein lassen, Mr. Francis«, unterbrach ihn der hartnäckige Tim. »Lassen Sie uns doch sehen. Wo wäre denn eine Stadt, welche die Leute wunderbarer zusammenführte als London? In Europa? Nein. In Asien? Natürlich in Asien nicht. In Afrika? Ganz bestimmt nicht. In Amerika? Davon kann offenbar die Rede nicht sein. Also, sagte Tim entschlossen, die Arme unterschlagend, wo wäre sie? Ich wollte keineswegs Ihre Behauptung bestreiten, sagte der Junge wohlgemut lachend. Ein solcher Ketzer bin ich fürwahr nicht. Ich wollte nur sagen, dass mir das Zusammentreffen höchst erfreulich gewesen wäre. »Ah, das ist ein anderes«, versetzte Tim vollkommen zufriedengestellt. »Ich wollte aber nur, dass es Ihre Absicht gewesen wäre, meinen Satz zu bestreiten, Ihre oder sonst jemandes Absicht.« »Wer es auch sein möchte«, sagte Tim mit der Brille nachdrücklich auf den Zeigefinger seiner Linken klopfend, »ich würde ihn dergestalt niederdisputieren«, keine Sprache hätte die Niederlage gehörig bezeichnen können, die solch ein waghalsiger Wicht im Kampfe mit dem linken Worte erlitten haben müsste. Tim schwieg daher, bloß weil es ihm an Worten gebrach, und stieg wieder auf seinen Stuhl. »Bruder Ned«, sagte Charles, nachdem er Tim Linkinwater beifällig auf den Rücken geklopft hatte, »wir können uns sehr glücklich schätzen, zwei solche junge Männer um uns zu haben, wie unseren Neffen Frank und Mr. Nicholas. Wir müssen uns ausnehmend darüber freuen.« Sein Bruder pflichtete ihm bereitwillig bei. »Von Tim spreche ich gar nicht«, fuhr er fort, »da Tim ein bloßes Kind ist, ein kleiner Knabe, der bei uns nicht im Mindesten in Betracht kommt. Tim, Sie tun nicht gut, was sagen Sie dazu, Sir?« »Dass ich eifersüchtig bin auf alle beide«, sagte Tim, »und mich nach einer anderen Stelle umsehen werde. Sorgen Sie also nach Ihrem Belieben für einen Nachfolger meiner Wenigkeit, meine Herren.« Dem würdigen Tim deuchte dies ein so ausgesuchter und unvergleichlicher Scherz, dass er die Feder niederlegte, von seinem Stuhle mehr hinuntertaumelte, als mit seiner gewöhnlichen Bedachtsamkeit hinunterstieg, lachte, bis er vollkommen erschöpft war und den Kopf dabei so heftig schüttelte, dass der Puderstaub im ganzen Comptoire umherflog. Auch die Brüder blieben durchaus nicht zurück, denn sie belachten den spaßhaften Gedanken, dass sie und Tim sich freiwillig trennen könnten, fast ebenso herzlich. Nicholas und Frank lachten nicht minder laut und ausgelassen, vielleicht um eine andere, durch den kleinen Vorfall in ihnen erweckte Bewegung zu verbergen. Und so führte das gemeinschaftliche Gelächter aller vielleicht ebenso viel Hochgenuss und wonnigliches Behagen mit sich, als es die feinste Gesellschaft jemals über das stechendste Witzwort, das auf jemandes Kosten gesprochen worden, empfunden hatte. »Mr. Nicholas«, sagte Bruder Charles Nicholas beiseite rufend und freundlich seine Hand ergreifend, »ich bin begierig, mein werter Herr, mit eigenen Augen zu sehen, ob Sie in Ihrer Wohnung auch anständig und behaglich eingerichtet sind. Wir können nicht zugeben, dass diejenigen, die uns bei unserem Geschäfte mit Tüchtigkeit unterstützen, Entbehrungen oder Unbequemlichkeiten irgendeiner Art erleiden, denen abzuhelfen in unseren Kräften steht. Auch möchte ich Ihre liebe Mutter und Schwester kennenlernen und eine Gelegenheit erhalten, Sie zu versichern, dass die geringen Dienste, die wir Ihnen haben leisten können, mehr als reichlich durch Ihren Eifer und Ihr Geschick vergolden werden. Ich bitte kein Wort, mein bester Herr. Morgen ist Sonntag. Ich werde mir die Freiheit nehmen, zu versuchen, ob ich Sie zu Hause finde und zum Tee hinauszukommen. Finde ich Sie nicht und ist den Damen ein Besuch nicht angenehm oder wollen Sie meine Bekanntschaft lieber ein anderes Mal machen, so komme ich zu einer anderen Zeit wieder, ganz nach Ihrem Belieben. Lassen wir es bei dieser Abrede. Lieber Bruder Ned, ein Wort, ein Wort. Die Zwillinge gingen Arm in Arm hinaus und Nikolaus sah in dieser Besuchszusage wie in vielen anderen Freundlichkeitserweisen, die er am selbigen Vormittage von seinen Prinzipalen erfahren hatte, ebenso viele zart erneuerte Versicherungen ihres Wohlwollens, welche ihm die Brüder in des Neffen Abwesenheit gegeben, so daß er sie kaum genug zu bewundern und ihnen kaum dankbar genug sein zu können glaubte. Die Kunde, dass und welch einen Besuch sie am folgenden Tage erhalten sollte, erweckte bei Mrs. Nickleby gemischte Gefühle der Freude und des Kummers. Denn wenn sie auf der einen Seite ein Zeichen darin erblickte, dass sie binnen kurzem wieder gute Gesellschaft sehen und sich der fast vergessenen Genüsse der Morgenbesuche und Teegesellschaften zu erfreuen haben würde, so konnte sie doch auf der anderen nur mit bitterer Wehmut daran denken, dass ihr der silberne Teetopf mit einem Elfenbeinknaufe auf dem Deckel und der dazugehörende silberne Flottgießer abging, welche vormals der Stolz ihres Herzens gewesen waren und vom ersten bis zum letzten Jänner im Waschleder eingewickelt auf einem gewissen Simse gestanden hatten, das sich jetzt in lebhaften Farben ihrer trauernden Einbildungskraft präsentierte. »Ich möchte wissen, in was für Hände die Gewürzbüchse geraten ist«, sagte sie kopfschüttelnd. »Ich hatte sie gewöhnlich in der linken Ecke, zwei Gläser von den eingemachten Zwiebeln stehen. Du entsinnst dich ihrer doch, Kätchen?« »Sehr wohl, Mutter.« »Es ist fast, als ob es nicht der Fall wäre, Kätchen«, entgegnete Mrs. Nickleby unwillig, »da du so kalt und teilnahmslos davon sprichst. Wenn mich bei allen diesen Verlusten etwas noch mehr verdrießt als die Verluste selbst, so ist es der Gedanke, jemand um mich zu haben, der bei allem so ruhig bleibt, dass man sich notwendig darüber ärgern muss.« »Liebste Mutter«, sagte Kätchen, die gute Dame umarmend, »warum sprechen Sie doch, was Sie, wie ich weiß, im Ernst weder denken noch so meinen können, oder warum sind Sie böse mit mir, weil ich froh und zufrieden bin? Sie und Nikolas sind mir geblieben, wir sind wieder beisammen, und wie könnte ich mich um einige unbedeutende Kleinigkeiten grämen, deren Mangel wir gar nicht empfinden? Sollte ich mich denn nach allem Traurigen und Widerwärtigen, das wir erlebt haben, unserer gegenwärtigen Lage nicht freuen? Es gab eine Zeit, und sie ist noch nicht gar zu fern, wo ich oft, sehr oft alles Guten und Schönen unserer vorigen Heimat wehmütig gedachte, öfter als sie vielleicht glaubten. Allein ich ließ nichts davon blicken, damit sie sich weniger darum härmen möchten. Ich war in der Tat nicht fühllos. Ich würde sonst glücklicher gewesen sein. »Liebste Mutter«, sagte Kätchen höchst bewegt, »ich kenne keinen Unterschied zwischen unserer jetzigen und unserer vormaligen Lage, in welcher wir uns viele Jahre so wohl befanden und fühlten, nur dass das beste und liebevollste Herz, das je auf Erden voll Wehe war, in Frieden zum Himmel eingegangen ist.« »Mein liebes, gutes Kätchen«, rief Mrs. Nickleby, sie in die Arme schließend aus. »Ich habe«, schluchzte Kätchen, »so oft an alle seine freundlichen Worte gedacht. An das letzte Mal, als er zu Bett ging, in mein kleines Zimmer hereinsah und sagte, »Gott behüte dich, mein Liebling. Sein Gesicht war so blass, sein ganzer Lebensmut war gebrochen. Ich dachte in dem Augenblick nicht, ein Tränenstrom schaffte ihr Erleichterung, sie senkte den Kopf auf der Mutterbrust und weinte wie ein Kind. Es ist ein erlesener und schöner Zug unseres Herzens, dass es gewaltig und unwiderstehlich von dem Gedächtnisse der Toten ergriffen wird, wenn es erfüllt und gerührt ist von dem Gefühle eines stillen Glückes oder von zärtlich liebevollen Empfindungen. Fast scheint es, als wenn in unseren besseren Gedanken und Gefühlen ein Zauber läge, durch dessen Macht die Seele befähigt wird, auf eine dunkle und geheimnisvolle Weise mit den Geistern unserer abgeschiedenen Lieben in Verkehr zu treten. Ach, wie oft und lange weilen sie, diese geduldigen Himmelsbewohner, vielleicht um uns und harren der Magie, die sich so selten vollendet und so bald wieder vergessen wird. Die gute Mrs. Nickleby, die es gewohnt war, alles herauszureden, was ihr zunächst in den Sinn kam oder ihr Inneres am lebhaftesten beschäftigte, hatte nie auch nur von fern daran gedacht, dass ihre Tochter solche Gedanken insgeheim bei sich nähren könnte, besonders da keiner auch noch so schwere Prüfung, kein Vorwurf oder Jammern sie ihr jemals entlockt hatten. Jetzt aber, als die Freude über Nicolas jüngste Mitteilungen und ihr und der ihrigen neues und friedliches Leben der Tochter dieselbe so gewaltig aufgedrängt hatten, dass sie sie nicht unterdrücken konnte, fing sich bei Mrs. Nickleby eine Ahnung an zu regen, dass sie sich dann und wann doch wohl ein wenig unbesonnen bewiesen habe, und sie empfand etwas gleich einem selber Vorwurfe, als Käthchen sie umarmte und den Empfindungen nachgab, welche durch die Unterredung, wie die berichtete, natürlich genug erweckt worden waren. Am Abend gab es ein gewaltiges Hin- und Herlaufen sowie zahlreiche und geschäftige Vorbereitungen auf den erwarteten Besuch, und ein Gärtner lieferte dazu einen sehr großen Blumenstrauß, aus welchem eine Menge sehr kleine gemacht wurden, mit denen Mrs. Nickleby ihr Zimmer auf eine Weise geschmückt haben würde, die jedermanns Aufmerksamkeit zu erregen nicht hätte verfehlen können, wenn ihr nicht Käthchen die Mühe gespart und die Blumen ebenso artig als geschmackvoll geordnet. Das Häuschen konnte sich nie hübscher ausgenommen haben als an einem so schönen und sonnigen Tage, wie es der folgende war. Smike war stolz auf den Garten, Mrs. Nickleby auf den Zustand der Möbels und Käthchen freute sich über alles. Doch unendlich größer war der Stolz und die Freude, womit Nicolas Käthchen ansah, und fürwahr, ihr schönes Antlitz und ihre reizende Gestalt hätten leicht die seltenste, unvergleichliche Zier des prachtvollsten Palasts in ganz England sein mögen. Gegen 6 Uhr nachmittags geriet Mrs. Nickleby durch das lang erwartete Klopfen an der Haustür in eine gewaltige Aufregung, die sich auch noch keineswegs minderte, als Mr. Charles Wohlgemut mit seinem Neffen Frank eintrat, der sich 1000-mal wegen seiner Dreistigkeit entschuldigte, welche Entschuldigungen Mrs. Nickleby, da sie Teelöffel genug für alle und darüber hatte, auf das Huldreichste aufnahm. Das Erscheinen des unerwarteten Besuchers veranlasste auch sonst nicht die mindeste Verlegenheit, nur dass Käthchen anfangs ein paar Mal errötete, denn der alte Herr war so freundlich und herzlich und der junge Herr wusste, ihm in dieser Beziehung so vortrefflich nachzuahmen, dass die gewöhnliche Steifheit und Förmlichkeit eines ersten Kennenlernens gar nicht zum Vorschein kam und Käthchen mehr als einmal vergeblich daran dachte, wann er sie denn ihren Anfang nehmen möchte. Am Teetische wurde viel über mancherlei Gegenstände gesprochen und es fehlte auch nicht an Scherzreden und Neckereien, denn als des jungen Mr. Wohlgemut Aufenthalt in Deutschland auf das Tapet kam, teilte der alte Mr. Wohlgemut der Gesellschaft mit, wie sein Neffe in Verdacht stehe, sich in die Tochter eines gewissen deutschen Bürgermeisters sterblich verliebt zu haben. Der junge Mr. Wohlgemut wies diese Anschuldigung höchst entrüstet zurück, worauf Mrs. Nickleby schlau bemerkte, dass an der Sache wohl doch etwas Wahres sein müsse, eben weil der junge Herr mit so großem Eifer alles ableugne. Der junge Mr. Wohlgemut bat nunmehr den Alten sehr dringend zu bekennen, dass das Ganze lediglich ein Scherz sei, was der alte Mr. Wohlgemut endlich tat, da dem Jungen so sehr daran gelegen war, dass er, wie Mrs. Nickleby späterhin mehr als 1000-mal gesagt hat, ordentlich purpurrot wurde, worin sie mit Recht einen bemerkenswerten Umstand erblickte, in dem Bescheidenheit und Selbstverleugnung bei jungen Herren nicht eben gar zu häufig vorkämen, besonders wenn eine Dame im Spiele sei, wo besagte junge Herren, falls sie sich überhaupt verfärbten, nicht sowohl ihre Wangen röteten, als die Geschichte vertuschen wollten. Nachdem der Tee eingenommen war, begab man sich zuerst in den Garten und machte sodann noch einen weiteren Spaziergang, bis es vollkommen dunkel wurde. Die Zeit schien allen äußerst rasch zu vergehen. Kätchen ging an ihres Bruders Arme voran und plauderte mit ihm und Mr. Frank wohlgemut. Mrs. Nickleby folgte in geringer Entfernung mit dem älteren Herrn, dessen offenbare Herzensgüte, Teilnahme an Nicholas Wohlergehen und Bewunderung ihrer Tochter so gewaltig auf die Gefühle der guten Dame einwirkte, dass ihr gewöhnlicher Redefluss in sehr enge Grenzen eingedämmt wurde. Smike, der mehr als je in seinem Leben in der Gesellschaft beachtet war, verweilte bald bei dem einen, bald dem anderen Paare, je nachdem Bruder Charles ihm die Hand auf die Schulter legte und ihn aufforderte, mit ihm zu gehen, oder Nicholas sich lächelnd umsah, ihm winkte und ihn in das Gespräch zog mit dem alten Freunde, der ihn am besten verstand und dem Niedergedrückten ein Lächeln abzugewinnen wusste, wenn es sonst niemand vermochte. Der Stolz ist eine der 7 Todsünden. Doch kann damit der Stolz einer Mutter auf ihre Kinder nicht gemeint sein, denn er besteht aus 2 Kardinaltugenden, dem Glauben und der Hoffnung. Dies war der Stolz, der an jenem Abende Mrs. Nicklebys Herz anschwellte und Spuren von Tränen so innigen Danks, wie sie jemals geweint, auf ihrem Antlitz zurückließ, als alle zu Hause wieder angelangt waren. Bei dem frugalen Abendessen herrschte eine stille, mit dieser Stimmung genau harmonierende Heiterkeit, und die beiden Gäste empfahlen sich endlich. Es erregte dabei sehr viel Lächeln und Scherz, dass Mr. Frank Wohlgemut Kätchen die Hand 2-mal reichte, weil er es gänzlich vergessen hatte, dass er schon einmal Abschied von ihr genommen. Der ältere Mr. Wohlgemut fand darin einen vollständigen Beweis, dass er in Gedanken bei seiner deutschen Flamme wäre, welche Spaßhaftigkeit unendliches Gelächter hervorrief. Kurzum, es war ein Tag heiteren und ruhigen Glücks, und wie wir alle unsere schönen Tage haben, an welche wir mit besonderer Lust zurückdenken, so erinnerten sich unsere Freunde, die ihn miteinander verlebt, noch oft an diesen, der in ihrem Kalender vor den meisten sich auszeichnete. War einer ausgenommen, der das allgemeine Glück nicht teilte? Teilte vielleicht gerade er es nicht, der des Labsals der Freude am meisten bedurfte? Wer war es, der in seinem stillen Kämmerchen auf die Knie niedersank, um zu beten, wie es sein erster Freund ihn gelehrt, und die Hände faltend und fast außer sich emporhebend im Übermaße des bittersten Schmerzes auf sein Antlitz niederfiel? Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 24. Oktober 2024.